Also du bist nicht darauf eingegangen, auf die Spezifik, klar, dass hier in eine Bahngewerkschaft mit einer Bahnstreik gegangen ist. Das erste wäre also, wenn du sagst, das schädigt immer den Standort Deutschland und das schädigt immer in einer arbeitsteiligen Industrie, wenn ein Teil schädigt ist, aber wenn eine Branche oder ein Arbeitsteil geschädigt ist, dann stimmt das. Aber das ist schon mal ganz besonders offensichtlich der Fall, wenn die Bahn als die zentrale Verkehrsdrehscheibe von immerhin, was da nicht 30% oder wie viel des ganzen Güterverkehrs abwickelt, wenn die halt ausfällt, dann können Großteil von den Sachen, die auch von den Schiffen kommen oder von den Flughäfen kommen, halt nicht entsprechend weiter transportiert werden. Das ist ein Problem. Zweitens, von der Seite der Bahn aus, es gibt nochmal eine Besonderheit, dass die Bahn ist zwar, stellt sich zwar auf als ein kapitalistisches Unternehmen und will es ja auch unbedingt sein und den Behörden gehen, aber es ist jetzt gerade in diesem Jahr ja die Frage, ob sie das tun oder unter welchen Bedingungen sie das tun. Sie sind im Moment, haben sie auch die Besonderheit, dass sie dem Staat gehören und daher auch besonderen politischen Umständen genügen. Das könnte sein, dass ein Teil der Kalkulation, die sich eine GDL macht, dass sie diese Besonderheit macht, die sie offensichtlich die vorigen Jahre nicht gemacht hat. Die vorigen Jahre, was wir gerade erzählt haben, muss ich das alles gefallen lassen. Die 5,9%, dass wir jetzt dieses Jahr aufmüpfen auf der Punkt ist, dass sie sagen, okay, für den Fall, dass das jetzt nicht klappt mit einem superfreien Gewinn vor der Bahn, dann kann es ja unter Umständen sein, dass wir die ganze Privatisierung kippen und möglicherweise ist das viel mehr in unserem Interesse. Das heißt, die normale Kalkulation, von der du berichtet hast, die normalerweise bei Gewerkschaften immer der Fall ist, wir müssen immer darauf achten, dass unser Gegenüber, der seinen Gewinn macht, dass das möglicherweise gerade jetzt in diesem zentralen Punkt vielleicht nicht so eine Rolle spielt, gerade gegen was. Also zu der Besonderheit der Bahn. Zu der Besonderheit der Bahn. Was eben gesagt worden ist, dann wiederhole ich das nochmal. Es waren zwei Argumente. Das erste war, es gibt eine Besonderheit der Bahn in ihrer Stellung in der Volkswirtschaft als Infrastrukturunternehmen, wo in anderer Weise oder in größerem Umfang, sag ich mal, so habe ich das Argument verstanden, tatsächlich Produktionsprozesse an anderen Orten von ihr abhängig sind. Das will ich erstens überhaupt gar nicht bestreiten. Ich weiß aber gar nicht so recht, wofür das Argument jetzt eigentlich sprechen soll, außer dafür, dass man dann als Gewerkschaft natürlich ein bisschen mehr Druckmittel hat, als vielleicht in einem mittelständischen Metallbetrieb im Bayerischen Wald. Aber wofür sollte das jetzt eigentlich ein Argument sein? Ich wäre nicht einverstanden, das war bloß gegen das, was du gesagt hast, die Bahn ist einfach nur so ein Wirtschaftsunternehmen wie jedes andere, wollte ich einfach nur sagen, okay, nee, sie hat noch eine Besonderheit. Aber du hast vollkommen recht, das betrifft eigentlich nicht deine Hauptargumente. Wenn ich die Besonderheit der Bahn kennzeichnen würde, dann würde ich die ein bisschen anders kennzeichnen, nämlich so. Das merkt man dem Standpunkt von den Medern schon an. Der steht auf dem Standpunkt, dass die Bahn einerseits, das ist ja die Zielsetzung des Börsengangs gewesen, muss man glaube ich wahrscheinlich inzwischen sagen, es ist ja jetzt inzwischen unklar, ob der überhaupt stattfindet, das mal beiseite. Der steht nämlich einerseits auf dem Standpunkt und mit ihm übrigens die ganzen Kommentatoren, dass die Bahn ein privatwirtschaftliches Unternehmen ist und sein soll, die ihr Geschäft nach allen Regeln der Kunst eines privatwirtschaftlichen Unternehmens macht. Dass der Shell sagt, die Löhne sind in den letzten 10 Jahren seit der Bahnprivatisierung, die Reallöhne sind um 10% gesunken, das ist ja gerade eine wesentliche Abteilung dessen gewesen, was der Bahn in Auftrag gegeben worden ist, als sie privatisiert worden ist. Verwandelt euch mal aus einem schwerfälligen Dienstleistungsbetrieb, der den Staat immer was kostet, in ein wunderbar funktionierendes kapitalistisches Unternehmen, was ganz viel Gewinn abwirft,